Diskussion. Gruppenreisen bieten mehr Spaß als Individualreisen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Route und Reiseorganisation. Programmangebot. Aufgaben des Reiseleiters. Gruppenunfähige Mitreisende. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Da ich schon mit beiden Reiseformen Erfahrungen gemacht habe, muss ich sagen, dass bei mir persönlich mehr Argumente für eine Gruppenreise sprechen. Vor 2 Jahren sind wir mit einem Reiseveranstalter nach Paris geflogen. Es war eine 5-tägige Städtereise, die wir ganz bequem zu Hause am Laptop sitzend ausgesucht und gebucht hatten. Es war ein komplett zusammengestelltes Programm für die Reisegruppe mit festgelegter Route. Die Reise verlief, wie es im Katalog stand. Ich war damit total zufrieden. Aber die Route war nicht flexibel und sie mussten sich den anderen anpassen. Individualreisen haben den Vorteil, dass man da die Reisen selbst gestalten und organisieren kann. Nicht kann, sondern muss. Da ist man auf sich allein angewiesen. Wenn man die Stadt nicht kennt, hat man keine Ahnung, wie man am bequemsten anreisen kann, welches Hotel man buchen sollte und so weiter. Einigen mag es Spaß machen, die ganze Reise selbstständig zu planen und vielleicht findet man auch ein super Angebot für die Unterkunft. Aber stellen Sie sich mal vor, das ist dann nur ein Punkt im ganzen Programm. Der Reiseveranstalter übernimmt die komplette Reiseorganisation mit überprüften Hotels, Transport und Eintrittskarten. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass die mühselige Reiseorganisation am besten Profis zu überlassen ist. Ja, und Sie müssen sich eine langweilige Ausstellung mit der Gruppe ansehen. Stattdessen könnten Sie vor Ort etwas Spontanes unternehmen. Zum Beispiel statt impressionistischer Gemälde die Tauben vor dem Museum füttern. Quatsch. Gruppenreisen sind ideal für Singles, die den Urlaub nicht allein verbringen möchten. Reist man mit einer Gruppe, gibt es gemeinsame Erlebnisse, man kann Menschen kennenlernen, sogar flirten. Ein Urlaubsflirt macht die Reise noch süßer. Wozu brauchen Sie einen Reiseleiter, wenn Sie sich einen Führer kaufen und den Zielort selbstständig erkunden können? Ja, vielleicht. Aber spricht man die Sprache des Ziellandes nicht, erweist sich der Reiseleiter als äußerst nützlich. Ich spreche kein Wort Französisch. Hätten wir in Paris keinen Dolmetscher gehabt, wäre ich mit meinem Deutsch nicht weit gekommen. Ich finde auf jeden Fall, dass das ein Bonus ist, wenn man dabei professionelle Unterstützung bekommt.